es zieht ein Geruch übers Land, sagt, habt ihr den Balsam gerochen? Das Weinfass ist offen, gefüllt bis zum Rand, doch sauft euch nicht um den Verstand. Hört ihr es schlurren und knirschen im Sand, das Tasten an Türen, das hallende Pochen? Seht, da kommt Vater Moritz gerannt, sein Stirnblut durchdringt den Verband. Geht aus dem Weg oder ich schlag zu, mein Mädchen hat schändlich die Treue gebrochen. Grenzt nicht so hämisch, ihr wisst, dass ich's tu, den Wein hier und lasst mich in Ruhe. Worte fallen und schon fliegt ein Stein, die Brüder beginnen zu raufen. Blutende gießen den Wein in sich rein, kein Schwein kann schweinischer sein. Sufttränen kullern ins Halstuch hinein, Greise vergessen beim Saufen das Schnaufen, leeren die Blasen am eigenen Bein und füllen sie wieder mit Wein. Wahnsinnsvögel, der Tod ist nah, hört auf, euch zu prügeln, versoffener Haufen. Ach, Vater Moritz, bleib doch noch da, erzähl uns, was mit dir geschah. Nun, ich versoff all ihr Geld und ich gab ihr Kind fortan wild fremde Leute. Als es dann starb, goss ich Schnaps in das Grab, winkt ins Dunkel hinab. Vornehmer Freier mit Rosen am Stab stellte ihr nach und ich brachte die Meute nicht selten mit Tritten und Schlägen auf Trab, nahm ihnen ihr Hurengeld ab. Aber Anna Greta jetzt, leid ich Schmerz für mich selbst als Beute, von Schuld und Reue zu Tode gehetzt, tief in der Seele verletzt. Schlagt auf mich ein, bis das Hirnfunken stiebt, vielleicht nimmt der Schmerz mir den Kummer. Gut, wenn der Weingeist die Wahrnehmung trübt und dunkel die Szene umgibt. Wohl 30 Jahre hab ich sie geliebt, man schätzt das Brot mir als Auster und Hummer. Er mit dem billigsten Fusel, den's gibt, in der Wirt unterm Tresen verschiebt. Teufel, er hat sich die Gurgel verbrannt, um ihn herum fallen Fliegen und Brummer. Von seinem Atemhauch tot von der Wand, seht nur, ihm zittert die Hand. Ach, wär ich doch endlich von Sehnsüchten frei, der Teufel holt Pflaumen und Feigen. Die Angst legt sich mir auf die Brust schwer wie Blei, quetscht mir das Herz noch zu weit. Los, Brüder, schlagt alle Flaschen in zwei, ich will mit dem Dunst in die Lüfte aufsteigen. Hilf mir, Anna Greta, hörst du meinen Schrei? Komm zu mir zurück und verzeih. Anna Greta, du bist so klug, gewitzt im Verstellen und im Verschweigen. Ach, bleib mir vom Leibe, von Lug und Trug hab ich für immer genug.